Erster in Antiochia gab es in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Das waren Barnabas, Simeon, Niger und Lucius von Kyrene. Auch Manan, der mit Herodes dem Herrscher aufwuchs, und Saulus waren dabei. Zweiter, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Wählt Barnabas und Saulus für die Arbeit aus. Ich habe sie dafür berufen. Dritter, danach fasteten und beteten sie. Sie legten Barnabas und Saulus die Hände auf und schickten sie weg. Vierter, der Heilige Geist sandte sie aus. Sie gingen nach Seleukia und fuhren mit dem Schiff nach Zypern. Dort kamen sie in Salamis an. Fünfter, in Salamis predigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Johannes war auch bei ihnen und half ihnen. Sechster, sie reisten durch die ganze Insel bis nach Paphos. Dort fanden sie einen jüdischen Zauberer. Sein Name war Bar-Jesus, und er war ein falscher Prophet. Siebter, dieser Zauberer war bei Sergius Paulus. Sergius Paulus war der Statthalter und ein kluger Mann. Er ließ Barnabas und Saulus rufen und wollte das Wort Gottes hören. Achter, aber Elymas, der Zauberer, war gegen sie. Er wollte den Statthalter vom Glauben abhalten. Neunter, Saulus, der auch Paulus hieß, war voller Heiligem Geist. Er sah den Zauberer an. Zehnter, Paulus sagte: Du bist voller Betrug und Bösem. Du bist ein Feind von allem Guten. Hör auf, die Wege des Herrn zu verdrehen. Elfter, jetzt wird der Herr dich strafen. Du wirst blind sein und die Sonne nicht sehen. Sofort wurde es dunkel und neblig für ihn. Er ging umher und suchte jemanden, der ihn führte. Zwölfter, der Statthalter sah, was geschah. Er glaubte, weil er die Lehre des Herrn verstand. Dreizehnter, von Paphos fuhren Paulus und seine Begleiter mit dem Schiff. Sie kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und ging zurück nach Jerusalem. 14. Von Perge gingen sie weiter nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie in die Synagoge und setzten sich. 15. Man las aus dem Gesetz und den Propheten vor. Die Leiter der Synagoge sagten zu ihnen: Männer und Brüder, wenn ihr etwas Gutes für das Volk sagen wollt, dann sprecht. 16. Paulus stand auf und winkte mit der Hand. Er sagte: Hört zu, ihr Männer Israels. Auch ihr, die ihr Gott ehrt, hört zu. 17. Der Gott Israels wählte unsere Vorfahren aus. Er half dem Volk in Ägypten, wo sie Fremde waren. Er führte sie mit großer Macht aus Ägypten heraus. 18. Er sorgte 40 Jahre lang für sie in der Wüste. 19. Er zerstörte 7 Völker im Land Kanaan. Er gab den Israeliten ihr Land als Besitz. 20. Das geschah in etwa 450 Jahren. Danach gab Gott ihnen Richter bis zum Propheten Samuel. 21. Danach wollten sie einen König. Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis. Er war aus dem Stamm Benjamin und regierte 40 Jahre. 22. Gott setzte Saul ab. Dann machte er David zum König. Gott sagte über David: Ich habe David, den Sohn Isäs, gefunden. Er ist ein Mann, der mir gefällt und meinen Willen tun wird. 23. Aus Davids Familie sandte Gott Jesus. Jesus ist der Retter für Israel, wie Gott es versprochen hatte. 24. Vor Jesus kam Johannes der Täufer. Er predigte dem ganzen Volk Israel die Taufe zur Umkehr. 25. Als Johannes seine Aufgabe beendete, sagte er: Wer meint ihr, dass ich bin? Ich bin es nicht. Aber nach mir kommt jemand, dessen Schuhe ich nicht einmal binden darf. 26. Männer und Brüder, ihr Nachkommen Abrahams. Auch ihr, die ihr Gott ehrt, hört zu. Diese Botschaft der Rettung ist für euch. 27. Die Menschen in Jerusalem und ihre Führer erkannten Jesus nicht. Sie erfüllten die Worte der Propheten, die jeden Sabbat gelesen werden. Sie taten dies, indem sie Jesus verurteilten. 28. Sie fanden keinen Grund, ihn zu töten. Trotzdem baten sie Pilatus, ihn hinzurichten. 29. Sie taten alles, was über ihn geschrieben stand. Dann nahmen sie ihn vom Kreuz und legten ihn in ein Grab. 30. Aber Gott weckte ihn von den Toten auf. 31. Er zeigte sich viele Tage lang denen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem gekommen waren. Diese Menschen sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. 32. Wir bringen euch die gute Nachricht. Es ist das Versprechen, das Gott unseren Vorfahren gab. 33. Gott hat dieses Versprechen für uns, ihre Kinder, erfüllt. Er tat es, indem er Jesus sandte. Im ersten Psalm steht geschrieben, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 34. Gott weckte Jesus von den Toten auf. So wird Jesus nicht verwesen. Gott sagte dazu, ich gebe euch die sicheren Segnungen Davids. 35. Darum steht auch an anderer Stelle, du wirst deinen Heiligen nicht verwesen lassen. 36. David diente Gott zu seiner Zeit. Dann starb er und wurde bei seinen Vorfahren begraben. Sein Körper verweste. 37. Aber der, den Gott auferweckte, verweste nicht. 38. Männer und Brüder, ihr sollt wissen, durch Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten. Das Gesetz von Mose konnte euch nicht von allen Sünden befreien. 39. Aber durch Jesus wird jeder, der glaubt, freigesprochen. 40. Passt also auf, dass nicht das geschieht, was die Propheten sagten, 41. Seht, ihr Spötter, staunt und verschwindet. Denn ich tue etwas in euren Tagen. Es ist ein Werk, das ihr niemals glauben würdet, wenn man es euch erzählt. 42. Als Paulus und Barnabas gingen, baten die Leute sie, redet am nächsten Sabbat wieder über diese Dinge. 43. Nach dem Gottesdienst folgten viele Juden und gottesfürchtige Menschen Paulus und Barnabas. Paulus und Barnabas sprachen mit ihnen. Sie überzeugten sie, an Gottes Güte zu glauben. 44. Am nächsten Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen. Sie wollten das Wort Gottes hören. 45. Als einige Juden die vielen Menschen sahen, wurden sie neidisch. Sie widersprachen Paulus und beleidigten ihn. 46. Paulus und Barnabas sagten mutig, wir mussten euch Juden zuerst das Wort Gottes sagen. Aber ihr lehnt es ab und wollt kein ewiges Leben. Darum gehen wir jetzt zu den anderen Völkern. 47. Der Herr hat uns befohlen, ich habe dich als Licht für die anderen Völker gemacht. Du sollst ihnen Rettung bringen bis ans Ende der Erde. 48. Die anderen Völker hörten das und freuten sich. Sie lobten das Wort Gottes. Alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, glaubten. 49. Das Wort des Herrn verbreitete sich im ganzen Land. 50. Aber die Juden überzeugten wichtige Frauen und Männer der Stadt. Diese Frauen und Männer ehrten Gott. Sie begannen eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas. Sie vertrieben sie aus ihrem Gebiet. 51. Paulus und Barnabas schüttelten den Staub von ihren Füßen. Das war ein Zeichen gegen die Leute. Dann gingen sie nach Ikonium. 52. Die Jünger waren voller Freude und Heiligem Geist.